1. Die Levitischen Priester, also der Gesamte Stamm Levi, sollen keinen Landenteil oder Erbesitz y die anderen Israeliten erhalten, stattdessen sollen sie sich von den Führopfern Jahwehs und den im Geweihten Gabenen ahren. 2. Sie sollen keinen eigenen Besitz unter ihren Stammesgenossen haben, denn Jahweh selbst ist Erbe, y os ihnen zugesagt hat. 3. Dies ist das Recht der Priester gegenüber dem Volk, wenn jemand ein Opfertier, sei es ein Rind oder ein Schaf, schlachtet, muss er dem Priester das Vorderbein, die bei den Kinnbacken und den Magen geben. 4. Du sollst im Ort die besten Teil deines Getreids, deines Mosts und deines Allsoe die Erstlinge der Skerdener Schaf zukommen lassen. 5. Den Jahwe, dein Gott, hat in aus allen deinen Stammen ausgewählt, damit er und sein Nachkommen für immer im Namen Jahwehs den priesterlichen Dienst verrichten. 6. Wenn ein Levit, der als Fremdling in einer deiner Ortschaften in Israel lebt, freiwillig zu dem Ort kommt, den Jahweh erwählt hat. 7. Dann darf im Namen Jahwehs, Saints Gottes, priesterlichen Dienst verrichten, genau wie sein Bruder, die Leviten, die dort bereits im Dienst Jahwehs stehen. 8. Sie sollen die Einkünfte dort zu gleichen Teilen erhalten, zusätzlich zu dem, was er möglicherweise durch den Verkauf seines Warteligen Besitzes erlost hat. 9. Sobald du in das Land kommst, das Jahwe, dein Gott, dir gibt, sollst du nicht lernen, die abschulichen Praktiken jener Volker nachzuahmen. 10. Es darf sich unter euch niemand finden, der seinen Sohn oder sein Tochter durches Feuer gehen lässt, noch jemand, der Wahrsagerei, Zeichendeuterei, Geheimkunst oder Zauberei praktiziert. 11. Ebenso soll niemand bannen or sprechen, einen Totenbeschworer oder Wahrsagegeist befragen oder Kontakt zu den Toten aufnehmen. 12. Den Jeder, der solche Dinge tat, ist Jahweh ein Graul, und wegen dieser abschulichen Praktiken vertrieb Jahweh, dein Gott, jene Volker vor dir. 13. Du sollst dich ausschließlich und vollkommen an Jahweh, deinen Gott, halten. 14. Waren die Volker, die du vertriebst, auf Zeichendate und Warsage horen, erlaubt Jahweh, dein Gott, dir solche Praktiken nicht. 15. Jahweh, dein Gott, wer dir einen Propheten wie mir aus deiner mit, aus deinen eigenen Luten, erwecken, auf Insult erhoren. 16. Dies entspricht genau dem, was du am Tag der Versammlung am Horeb von Jahweh, deinem Gott, erbetenest, als du sagtest, ich mochte die Stimme Jahwehs, meines Gottes, nicht lange horen und dieses groß fewer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterb. 17. Daraufhin sagt Jahweh zu mir, sie haben mit ihrem Wunsch recht. 18. Ich werde ihnen einen Propheten wie dich aus der mit ihrer Bruder erwecken. Ich werde mein Wort in seinen Mund legen und werde ihnen als verkünden, was ich im Befehl. 19. Wenn jemand nicht auf mein Wort hört, die der Prophet in meinem Namen verkündet, werde ich in zur Rechenschaft ziehen. 20. Ein Prophet Jedoch, der sich anmaßt, in meinem Namen etwas zu verkünden, das ich im nicht aufgetragen habe, oder der im Namen anderer Gottes spricht, muss sterben. 21. Solltest du dich fragen, wie können wir erkennen, ob Jahweh ein Wort nicht gesprochen hat? 22. Dann wiss, wenn ein Prophet im Namen Jahweh spricht und sein Prophezeiung sich nicht erfüllt oder eintrifft, dann ist dies ein Wort, das Jahweh nicht gesprochen hat. Der Prophet hat es aus Anmassung gesagt, du brauchst dich darüber nicht zu fürchten.